sie verfolgen dich. Hörst du das Klingeln in deinen Ohren? Totale Kontrolle über dich. Keinen Schritt kannst du alleine machen. Immer sind sie mit dabei. Überwachen dich den ganzen Tag. Du bist bei allem wach, du machst dich frei. Totale Kontrolle. Totale Überwachung, totale Überwachung, totale Überwachung. In Wald und Flur, du hast keine Chance, keine Chance, keine Chance, ihnen zu entkommen. Für sie ist jeder Mensch, jeder Mensch, jeder Mensch, absolut verkommen. Du bist der gläserne Mensch, wie ein offenes Buch. Selbst beim Scheißen nicht allein. Es ist wie ein Fluch. Egal wo du bist und was du tust, sie sind immer bei dir. Selbst in den eigenen vier Wänden oder beim Feierabendbier. Totale Kontrolle. Absolut verkommen!